Leg los! Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum verrücktesten Heimatabend aller Zeiten. Willkommen zum Heimatabend Deluxe. Und hier ist für Sie leibhaftig und so wie er gewachsen ist, live aus dem Kölner E-Werk, Ihr Gastgeber Paul Panzer! Oh, weia! Meine Freunde! Guten Abend! Oh. Ich begrüße euch! Ja, Mann! Oh, weia! Freunde, guten Abend. Jetzt habe ich aber ein bisschen Pipi in der Hose, du. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen heute Abend hier in den E-Werk. Ich bin noch völlig aus dem Häuschen, du. Ihr seht, ich habe mich ja heute fein gemacht. Was? In erster Linie natürlich wegen euch, aber auch, weil ich heute fast so was habe wie Silberhochzeit. Und meine Frau Hilde hat heute zur Feier des Tages befohlen, jeder darf machen, was er will. Sie ist also mit ihren Kolleginnen vom Blindenheim auf Nachtwanderung. Namen, Freunde. Kurz, sie ist nicht da, damit wäre mein Wunsch auch erfüllt. Ja? Ja, Freunde. Freunde, Freunde. 25 Jahre mit der gleichen Frau verheiratet. Ja, Heide Witzka, Freunde. Im Tierreich heißt das ja Monogamie. Bei uns Männern Pech gehabt, ne? Ich meine, Silberhochzeit klingt ja erstmal schön, ne? Kann auch nur eine Frau erfunden haben. Das können die ja sehr gut, ne? So grausame Zusammenhänge immer noch schön darstellen. Und so kommen die nach 25 Jahren mit Silberhochzeit um die Ecke. Wir Männer hätten ja schon nach einem Jahr Ehe das Eiserne Kreuz erwartet. Ne? Nur. Nur, wie willst du als Mann überhaupt wissen, wann ein Jahr Ehe um ist? Du hast ja schon nach 3 Wochen jedes Zeitgefühl verloren. Ne? Ich meine, es ist aber wichtig, dass die Frauen sich alle schönreden. Ne? Natürlich, wir Männer haben ja eine ganz gute Taktik entwickelt, es ein Leben lang mit der gleichen Frau auszuhalten. Wir verblöden. Ja, das geht nicht so schnell, das geht nicht von heute auf morgen. Nee, das geht sukzessive. Ne? So, dass es der Mann nicht merkt, ist ja klar. Sonst würde er ja schon in der Hochzeitsnacht auf der Gorch Fock anheuern. Ne? Natürlich, das muss langsam gehen. Aber am Ende passt dann wieder alles schön zusammen. Natürlich muss es heißen, von der Frau aus, die Hochzeit, der Schlüssel zum Glück. Und natürlich sagt uns Männer keine Sau, dass die Tür auf unserer Seite nur einen Knauf hat. Ha? Und sagt auch keiner, dass die Bande der Liebe aus dem Kabelbinderwerk kommen. Ne? Ich meine, das mit dem Schönreden fängt ja schon bei der Hochzeit an. Ja? In der Kirche, wenn das Kissen kommt, mit der goldenen Ringe drauf. Kriegst du auch noch von deinem besten Freund überreicht, ne? Die linke Sau, du. Ja, ja. Wir wissen heute, ein Zettel hättet auch getan, auf dem steht Lauf. Na? Lauf, Paul. Ah. Was soll ich machen, Freunde? Die Hilde ist da und so wie es aussieht, hält die bis zum bitteren Ende durch. Ne? Ich meine, das ging ja alles gut los. Man ist ja am Anfang, wenn sich Frau und Mann kennenlernen, ist man als Mann wie so ein wilder Mustang in der Prärie. Ne? Ja, du bist stolz, galoppierst über die Weide, weißt zwar nicht wohin, Hauptsache frei. Dann kommt die Frau. Mit ihren Charme und ihren Widerhaken, Lasso. Und dann lernst du als junges Wildpferdchen erstmal einen neuen Begriff. Zäune. Die Dinger rücken immer näher an die Bude ran. Irgendwann kommt noch Strom rein. Dann kriegst du noch ein Brandeisen auf den Hintern, wo draufsteht, meins. Hufeisen kannst du abgeben, kriegst ja Filzpantoffeln. Und dann wird dir als Wildpferd sehr schnell klar, Furi hieß nicht das Pferd, sondern die Besitzerin. Ja? Dabei ging das ja gut los. Ne? Am Anfang ist ja noch toll, wenn man sich gerade kennen verlernt hat. Ne? Dann ist es ja toll. Man ist ja auch stolz auf seine Frau. Man ist ja stolz. Nimm ich am Anfang noch mit auf jede Party. Darf ich vorstellen, das ist meine Frau. Ja, nach 5 Jahren habe ich schon, kannst du dir vorstellen, das ist meine Frau. Ja. Und noch 5 Jahre weiter. Kannst du dich mal vor meine Frau stellen? Ja, Freunde. Mein Nachbar, der Karl, der lebt noch zu Zeiten von meinem Opa. Also der hat keine Kinder, der ist das Opfer. Von seiner Frau. Freunde, hätte der damals gewusst, als er die Anka Kornikova geheiratet hat, dass er sich mit der Alten eine tickende Neutronenbombe mit Dauerzündfehler in die Bude holt, Freunde. Der hätte sich eher vor das nächste Rekrutierungsbüro der Fremdenlegion gestellt und gesagt, ja, ich will, bevor der die noch mal geheiratet hätte. Jetzt muss man dazu sagen, der Karl ist schon ganz sensiblen. Ne? So 1,34 Meter, 29 Kilo, Hände wie so ein Eichhörnchen. Uhrmachermeister, ganz sensiblen. Und die Kornikova, die alte von denen, ist schon ein riesen Kaffensmann. Riesig. Wenn die nach Hause kommt, wird eine halbe Stunde vorher dunkel. Vom Prinzip her, ne? Wenn die tief Luft holt, hängt der Karl bei der quer vor der Nase. Also das ist eigentlich eine Frau, die gehört in Käfig, wo drauf steht, nur freilassen, wenn der Krieg ausbricht, ne? Also, und die ist impulsiv. Dagegen bin ich eine Fallium, du. Die ist so impulsiv. Wenn der Karl morgens im Bett nur die Augen aufschlägt, fühlt sie sich schon provoziert. Ja. Gibt es schon den ersten auf den Deckel, du. Die hat mal behauptet, der Karl würde schnarchen. Der hat eigentlich nur geatmet. Der hat dann aber die Nasenscheidewand begradigt bekommen. Von der Anka. Und seitdem ging es. Ne? Und eifersüchtig ist die, Freunde. Die hat mal mitgekriegt, wie eine Kundin zum Karl gesagt hat, was er doch für ein filigraner Bursche wäre und wie doll doch seine Arbeit. Und die Anka war gerade in der Küche, Holz am Hacken, mit der Handkante und hat alles mitgekriegt. Hat alles mitgekriegt, was da ablief, Freunde. Da hing aber ruckzuck das Schild, heute Ruhetag in der Tür. Da. Und von wegen, das war der lauteste Tag im Jahr. Ich hab das beobachtet mit dem Fernglas. Der Karl hatte 45 Minuten keinen Bodenkontakt. So hat die den Zwischen gehabt, ne? Ja, an dem Tag hat der Karl weitere 4 Kilo verloren. Gleichmäßig verteilt auf 5 Raufasertapeten. Die waren danach glatt wie Marmor. Ja, ne, es ist auf der anderen Seite mal unter uns gesagt, wenn man sich mal den ganzen Diätwahn überlegt, mit dem wir ja heute zu kämpfen haben. Ne, du kriegst ja, egal was du für eine Zeitung liest, ob Buntes, Gala, Frau mit Spiegel, egal wie die Dinger heißen, du kriegst ja überall auf ein Butterbrot geschmiert, Junge, du bist zu fett. Die wollen uns ja einreden, wir sind zu fett und unseren Kindern. Und dann bilden sie noch Fotos von so Modells ab. Modells. Hier diesen Heini von der amerikanischen Currywurstkette, diesen Brad Pitt oder diese Angela Jolle oder wie die heißt. Ja! Das ist doch kein Vorbild für unsere Kinder. Oder hier die Katimos. Katimos, ja. Die Katimos-Freunde. Wenn die keine langen blonden Haare hätte, würde sie die Jacke dran aufhängen, ne? Ist doch nicht schön. Die kannst du hier gegen so einen Scheinwerfer röntgen, ne? Ah, was haben wir denn? Ich finde das nicht gut, ne? Oder hier dieses Mädchen aus Paris, wie heißt sie? Hilton! Richtig, Freunde. Die Hilton. Ich habe gelesen, die Hilton ernährt sich am Tag von nur einer Scheibe Toastbrot. Mit ein bisschen Marmelade drauf. Sonst nix. Das ist ja nicht normal. Gut, die hat nicht viel zu versorgen im Körper, ne? Aber... Naja, das hat man ja oft bei Models, ne? Dass man hört, ah, hier aus der Rubrik hohe Absätze, kurze Hauptsätze. Geht mich auch nicht an. Der Bolle, der kam ja eines Tages mal mit so einem Modell an. Eine Tschechin, so ein Gebiss auf zwei Beinen, so ein Hungerhaken. Ach Gott, was war er stolz, ne? Wenn man verliebt ist, ne? Stand da ganz stolz bei uns im Flur. Papa, das ist Svetlana. Ich sag, wo? Ja? Wo? Das war gar nicht bös gemeint. Die stand so ungünstig von einer Fuge in der Wand. Ich hab's einfach nicht gesehen, ne? Meine Frau Hilde direkt das Gefrierfach abgetaut. Alle vier Herdplatten an. So nach dem Motto, vielleicht krimme sie noch durch, ne? Mann, du. Aber sie musste natürlich direkt eine rauchen, ne? Musste direkt eine rauchen. Raus auf der Terrasse, einer am Rauchen, rief der Karl an. Paul, komm raus, da brennt eine Dachlatte. Ich sag, Karl, kriegst dich wieder ein, die gehört zu uns, ne? Wir haben die aus Jux und Dollerei gewogen. Ich sag, Hilde, hol die Briefwaage. 31 Kilo. Bei 2,7 Meter. Ja. Jetzt haben wir noch alte Fenster zu Hause. Da zieht. Muss da mal aufpassen, ne? Kannst du die wieder in Tschechien abholen, ne? Frank Helmi, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo, Herr Panzer, was kann ich für Sie tun? Freunde, so läuft das nicht. Was meinen Sie genau, Herr Panzer? Sie sind doch der Heini von Herbalife, von diesen Abnehmprodukten. Also erstmal bin ich kein Heini, aber die Produkte von Herbalife verkaufen wir. So, ich habe von Ihnen eine Visitenkarte an Auto gehabt. Sie haben von mir was am Auto gehabt? Eine Visitenkarte. Eine Visitenkarte, das kann sein, ja. So, und ich habe das Zeug damals bei Ihnen bestellt und ich habe keinen Gramm abgenommen. Sie haben keinen Gramm abgenommen. Ich bin erst... Sag ihm, nächste Woche, vornächste Woche bin ich gar nicht mehr da. Was? So, Sie haben wie viel Gramm abgenommen? Ja, gar nichts. Sie haben gar nichts abgenommen? Nee, weil der Schrott nicht wirkt, Junge. Dann wirkt das bei Ihnen nicht. Was sollen wir jetzt machen? Das ist ein klarer Fall. Geld zurück, ne? Also, Sie haben das Zeug wirkt jetzt nicht, jetzt soll ich Ihnen Geld zurückzahlen. Und das mache ich jetzt gleich dann bei 1000 anderer Kunden auf, mache ich direkt einen Dauerauftrag klar und überweise die ganze Kohle zurück oder was. Dann verkaufe ich noch mein Haus und warte oder was? Richtig. Weil... Ich meine, Sie geben mir ja auch noch zu, dass das nicht wirkt, weil sonst hätten Sie ja nicht noch mehr von den Krempel. Pass auf, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, darüber zu diskutieren. Dann wirkt das Zeug halt nicht und Feierabend. Ja, und das Geld? Du kriegst kein Geld zurück. Das Zeug, das wirkt es halt nicht. Ich habe meine Kohle, du hast das Zeug probiert, es wirkt nicht. Feierabend. Ja, aber Sie haben doch gerade noch zugegeben, dass das nicht wirkt. Wollte ich ein hartes Zeugen dafür? Auch. Dass Sie das gerade gesagt haben. Ja. Pass auf, Junge, ich habe 900 von diesen Tabletten runtergewürgt. Ich hätte gern einfach nur das Geld zurück. Da musst du in deine Rübe reingehen. Pass mal auf, Freundchen. Ich hab auch keine Zeit, hier jetzt weiter darüber zu diskutieren. Du kommst hier an, erzählst mir, ich bin ein Heinchen, du kaufst irgendwas, es hilft nicht. Ich komme jetzt hier ein bisschen verarscht. Außerdem habe ich überhaupt keine Zeit jetzt hier für das ganze Thema. Dann probier was anderes oder hol dir was anderes und lass mich in Ruhe, okay? Ja, dann legen Sie ruhig auf. Ich vertreibe ja jetzt auch Herbalife. Ruf's an. Herbalife, wirkt nicht. Und jetzt verkaufen Sie selber Herbalife. Ich habe ja die Eimer. Was für Eimer? Ich habe im Prinzip in die Eimer getrocknete, geraspelte Kaninchenkacke reingefüllt. Und das sieht im Grunde genauso aus wie dieses Herbalife. Und willst du mich jetzt verarschen oder was? Du willst mir jetzt erzählen, dass du in meine Herbalife-Eimer getrocknete Kaninchenscheiße einfüllst und das Zeug verkaufen willst? Ja, und das Beste ist, da ist ja noch Ihr Adressaufkleber drauf. Ne? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das die Leute in ihrem Wohngebiet interessiert. Pass auf, Ranzer, Banzer, wie auch immer. Wenn ich die sehe mit meinen Eimern hier, hätte ich die Bullen an Hals. Haben Sie denn Zeugen dafür? Banzer, wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du keine Zeugen, dann brauchst du einen Leichenwagen. Also. Geht ja immer nur um Geld. Die ganzen guten Werte wie Freundschaft, Schwarzfahren, das ist ja alles weg, ne? Ist ja alles weg. Geht leider immer nur um Geld. Egal ob Verzeitschriftung, TV, Fernsehen, Radio, geht immer nur um Geld. Oder Internet. Kennt ihr Internet? Ja? Schon mal da gewesen? Freunde, Internet, wie erkläre ich das jetzt? Du hast bei Internet so einen umgebauten Fernseher mit einer Tastatur. Und wenn du dann mit dem Telefonkabel in die Buchse gehst und irgendein anderer Heini auf der Welt hatte die gleiche blöde Idee, dann triffst du den. Ja, ja. Glaubt er auch nicht, ne? Du triffst den in diesen Internet. World Wide Webs. Wie so eine virtuelle Welt. Sehr kompliziert. Deshalb auch nichts für ältere Menschen. Ne? Ich meine, Oma sagt, na Oma, schon im Internet. Ach nee, Junge, Reisepass abgelaufen. Ja, was völlig anderes. Oder mein Opa. Ich sag, hier, kannst du alles runterladen. Haha, Junge, bei meinem Rücken. Es ist eine andere Welt, versteht man nicht. Um sich in diesem Internet zurecht zu finden, gibt es sogenannte Suchmaschinen. Google. Du musst dazu auf diese Seite von Google und da ist dann oben so ein Fächlein. Und in dieses Fächlein gibst du stichwortpunktartig ein, was du suchst. Na? Und dann fahren die Jungs von Google in Bibliotheken, machen Fotos vor Ort. Und du kriegst sehr schnell einen Bericht zugeschickt von diesem Emil. Und dann weißt du, worum es geht. So. So weit, so gut. Jetzt kommt aber der Haken. Egal, was du bei Google oben in das Fächlein eingibst, du landest früher oder später auf eine von diesen Sexualitätsseiten. Und das kostet dann Geld. Deshalb auch Link. So. Ihr glaubt ja nichts, ne? Beispiel. Von dem Karl, dem sein blindes Zwergpony war krank. Hatte eine geschwollene Zunge, weil es hatte wochenlang an der Zuckerrübe geleckt, bis ihm aufgefallen ist, das ist eine Autobatterie. Ich sag, Karl, kein Problem, komm rüber, ich kenne die Jungs von Goggle. Jetzt gebe ich oben in das Fächlein ein, Pony, geschwollene Zunge. Freunde! Also, da bin ich auf eine Seite verbunden worden. Fräulein, ich meine, dich hätte ich auch gesehen. Ja? Also, ich habe das erst gar nicht kapiert. Ich dachte, das wären Fotos von einem Reitunfall. Ne? Sagen wir mal, die Reiterin ist unglücklich gestürzt und das Pferd an der gleichen Stelle auch. Die haben sich irgendwie verhackt und sich gedacht, bis Hilfe kommt, bleiben wir so liegen. Ne? Also, da denkt man immer, das Glück von der Erde liegt auf den Rücken von der Pferde. Ne? Und nicht, pass auf, wenn du pennst, kommt der Hengst. Ne? Nee, Freunde. Also, die Quintessenz daraus ist, traut keinen Tieren, Freunde. Passt mir immer mit Tieren auf. Kann man nie genau wissen. Wo haben wir ihn? Hier, der Kamerad. Können dann sehen? Wir haben uns vor 3 Wochen auf der A4 kennengelernt. Stand auf dem Mittelstreifen und meinte, sich mein Nummernschild einprägen zu müssen. Ich war in Eile, habe ihm stattdessen die Ölwanne gezeigt. Ne? Wie, wo ist der Rest? Ich habe zu der Zeit diese Atkins-Diät gemacht. Oh, ganzen Morgen noch nichts gegessen. Nee, Freunde, wirklich, passt mir mit Tieren auf. Es gibt ja auch prominente Beispiele dafür, dass man Tiere nicht trauen darf. Siegfried und Roy. Kennt ihr die Jungs hier aus dem Zauberclub aus Amerika? Siegfried und Roy, immer mit große Shows gemacht. Ganz große Künstler. Immer mit Tieren zusammengelebt. Denen alles gegeben. Liebe, Futter, ein Kratzbaum. Alles, was die Viecher sich gewünscht haben, haben die von den Roy gekriegt. Und trotzdem eines Tages, ne? Zack! Wenn der kleine Hunger kommt. Ja. Da bist du für so ein Vieh plötzlich nicht mehr als ein Roy alte S. Und dann sagt er ja auch noch mit dem letzten Stimmband, das ihm das Vieh gelassen hat, lass das Tier am Leben. Ihm darf nichts geschehen. Das glaub ich ja wohl, wenn das mein Vieh gewesen wäre. Das hätte keine Woche gedauert, da hätte ich im Auto neue Sitzbezüge gehabt. Oh. Mein Sohn kam ja eines Tages an, meinte, Papa, ich würde gerne so Tierpatenschaften übernehmen. Ich sag, du bist 34, mach erst mal einen Mufferführerschein, bevor du... Ne, ja. Ja, aber dann meint die Hilde, komm, der Junge braucht ein bisschen Kontakt zu anderen Lebewesen. Ich sag, gut. Dann kam er an mit so Chamäleons. Kennt ihr Chamäleons, Freunde? Chamäleons sind so was Ähnliches wie Eidechsen. Aber von Mutter Natur ausgestattet mit einer Sonderfunktion. Chamäleons können die Farbe von der Untergrundierung annehmen. Ne? Also wenn du jetzt Chamäleon hier auf das grüne Sofa, Chamäleon wird grün. Oder Chamäleon auf das orange Telefon, Chamäleon wird orange. Funktioniert aber nicht immer. Wir haben ja zu Hause so ein Ceranfeld. Ne? Das ist ja schwarz. Erstmal ich die Kameraden im Kreis versammelt. Die werden schwarz, dann Ceranfeld auf 9, wird schön rot. Chamäleons blieben schwarz. Und wurden auch noch kleiner. Ja? Sag, Bolle, kratz die ab, schick die zurück. Sachen, die nicht gehen, haben wir selber genug. Jetzt kam er vor 3 Wochen an mit so einem Gorilla. Gorilla. Chivago heißt das Vieh. Ausgeliehen aus dem Tierpark Hagenbeck. Ein Riesenvieh. Riesig. Die kamen abends an. Ich dachte erst, die Anker von nebenan will eine Tasse Mehl. Riesenvieh. Seitdem haust das Vieh bei uns. Den ganzen Tag vor der Glotze. Nur Glotze angucken. Wohnen nach Wunsch. RTL, Terra Nova, SpongeBob. Sich all diese Sachen am Reinziehen. Mann, Freunde. Das Vieh ist mittlerweile so vermenschlicht. Ich kann das kaum noch von meinem Sohn auseinanderhalten. Fräulein. Ja, das geht nur über den Geruch. Stinkt schon sehr, aber soll ich machen? Ist halt mein Sohn. Schabolle. Ihr müsst doch mal raus auf den Kinderspielplatz oder so. Ja, jetzt waren sie ein paar Mal draußen. Jetzt hat sich der Chivago ist vom Klettergerüst gefallen und hat sich den Hüftknochen gebrochen. Oh ja. Ist nicht schön, wenn so ein Vieh am Klo sitzt und ruft, fertig, dann... Wehe, du hast dann kein dreilagiges da. Ich habe Gott sei Dank vor einiger Zeit in der Nähe von Köln einen metallverarbeitenden Betrieb entdeckt und die werben mit dem Slogan, wir machen alles aus Metall. Ja, dann können die mir ja mal eine neue Hüfte machen. Schweißerei, Schivjonka. Panzer, ich begrüße Sie. Bitte schön. Geht es hier um Folgendes? Ich rufe an wegen den Chivago. Wegen was rufen Sie an? Wegen den Chivago, das ist ein Gorilla. Junge, Moment. Ich rufe die Kloppe weg. Junge, hast du dich verwehrt? Wir sind Schmiede. Wir machen mit Metall was, Sachen. Richtig. Nee, nichts ist richtig. Du hast nur richtig verwehrt. Da sind wir gerade unterbrochen worden, ne? Wir sind gerade unterbrochen worden. Ja, ich weiß ja warum. Ich habe aufgelegt. Ja, hören Sie mal, warum... Warum, weil du dich verwehrt hast. Nein. Wir haben nichts. Wir haben nichts am Hut. Wir sind in Schmiede. Du kannst Geländer an oder Hufeisen für eine Wand zu hängen oder sonst irgendwas anderes. Hey, passen Sie auf, ich habe den Gorilla zur Pflege. Der hat sich jetzt einen Hüftknochen gebrochen. Jetzt wollte ich im Prinzip, dass Sie den einen neuen machen. Wem? Dem Chivago. Dem Affen oder was? Ja. Ja, alles klar. Kommen Sie vorbei, ich mache einen neuen. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen oder was? Mann, der ist vom Klettergerüst gefallen. Ich höre, ja, du bist vom Gerüst gefallen, Junge. Pack deinen scheiß Gorilla ein, da fährst du zum Arzt. Lass dir ein Spritzchen geben, du Idiot. Freunde, wenn hier einer auflegt. Richtig. Schirjunka, Schweißerei. Kuckuck, wir sind gerade unterbrochen worden. So, jetzt passe mal auf, Kamerad Schiffssoldat. Ich hatte Arbeit bis unter das Deck. Los, die klingende Reise zusammen Matthäus am Letzten. Da komme ich dich ins Besorge. Ich habe Nummerverkennung, du. Ach, leck schon. Freunde, was mache ich jetzt mit dem Gorilla? Wegschmeißen. Hm, wie alt bist du? 10. Geh erst mal arbeiten, Freundchen. Am besten wäre ja zurück nach Afrika. Aber wie soll der klarkommen in freier Wildbahn? Ne? Ohne SpongeBob und Wohnen nach Wunsch und all das. Ne? Wird ja wahrscheinlich schon wieder einen Riesenärger am Zoll geben. Ich war ja mit Hilde in Amerika. Ein Riesentheater, ne? Die drehen ja jeden Stein um. Muss mal aufpassen. Ich wollte meine Nichte besuchen, die Amrosia. Jetzt hatte ich eine Blutwurst im Handgepäck. Dann wirst du ja am Zoll durchstrahlt. Dann haben die das Ding gesehen. Zuerst haben sie Hilde auf links gedreht. Dann war ich an der Reihe, musste alles auspacken. Ich war ja schon wieder auf 180. Ich sag zu dem Heini, sag ich, hör mal, meinst du eigentlich, ich will euren Präsidenten mit der Blutwurst erschlagen oder was? Jetzt hatte der einfältige Heini aber nur verstanden, Blut und Präsident. Da musste ich mit in so ein Separé, so ein Alleinraum. Ausziehen! Ich sag, bitte, wenn der warm ist, zieh dich aus. Was hab ich denn da? No. You. You ist Englisch, heißt Panzer. You. Ja, da sollte ich mich ausziehen. Ich hab nur gedacht, lieber Gott, jetzt lass mich bloß keine Unterhose anhaben, wo Schießer draufsteht. Der Heini kriegt hat wieder einen falschen Hals, ne? Ah, ich also mich am nackt machen. Ich denke, kann ja alles sehen. Von wegen. Da fängt er an, Freunde, sich über seinen Zeigefinger so ein Gummiding drüber zu ziehen. Ich sag, amigo. Hast du dich geschnitten, oder? Von wegen. Da musste ich mich nach vorne beugen. Da fängt er an, mit seinen Finger Freunde, das ist über ein Jahr her, ich schlafe immer noch auf dem Bauch. Ne? Also, nee, du. Dann kam noch so ein anderer Heini rein, meinte er, so, jetzt brauche ich noch eine Unterschrift, dann können sie gehen. Ich sag, dann geh zu deinem Kollegen, der hat was zu schreiben. Noch, ne? Nur in einem gesunden Körper lungert ein gesunder Geist. Alte chinesische Weisheit. Und die Chinesen, die müssen das ja wissen, das ist ja ein Riesenhaufen, ne? Ich habe mal in der GO gelesen, laut Statik kommen auf einen Quadratfuß Bodenmeter 95 Chinesen. Da willst du nicht unten liegen. Ha? Musst du erst mal satt kriegen, so ein Haufen. Deshalb haben die ja in China zwei Grundnahrungsmittel. Reis und Hunde. Was? Ja, Freundchen, was glaubst du, wo der Spruch herkommt? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. So war's ja auch. Wir in unser Hotel eingecheckt. Ich sag abends, wir gehen noch was essen. Kommen an das erste Restaurant. Große Leuchtbuchstaben. Welcome. Sun Fun. Ich sag zwei Personen. Nee, geht immer nur einer. Wie? Jetzt war das ein Sonnenstudio. musst du ja auch erstmal drauf kommen, ne? Sun Fun, ich denke, das ist der Besitzer vom Wegen, ne? Wir also weiter an den nächsten Laden. Das war ein Japsaner, der war nach China ausgewandert. Vorne am Eingangsbereich steht ein Chinetz. Was? Ich sag, Junge, lass den Alkohol weg. Ja? Lass den Alkohol aus dem Leib. Bis dass der mal verstanden hatte, dass wir hier aus Kolonia sind. Ne? Also, was er meinte war, muss er bitte Schuhe ausziehen. Was? Muss er bitte Schuhe ausziehen? Ich sag, Amigo, wenn ich hier die Schuhe ausziehe, da habt ihr jemand zweites Pearl Harbor. Da muss man aufpassen mit dem Essen. Auch mit dem Sushi. Sushi? Kennt ihr Sushi? Sushi ist ja, wenn du bei den Fischstäbchen die Ummantelung wegfleckst. Diese weichen Plöcke, ne? Was da übrigens alles so klein gehackt. Du erkennst ja nichts, ne? Du erkennst ja erstmal nichts. So lösen die ihre Müllprobleme, ne? Ja, sicher. So wird das doch entstanden sein. Da war irgend so ein Chinetz, der hat Gäste erwartet. Och, ich hab ja gar nichts mehr im Haus. Was machst du? Nimmst du die Katze, die ist eh krank. Na, rein in den Mixer. 5 Minuten auf Max. Sushi. Ja, Sushi. Da sind die Chinetzen wie unsere Frauen. Die reden sich alle schön, ne? Da wird alles schön geredet. Wenn die vergessen haben, im Garten die Bäume zu düngen und die bleiben klein, Bonsai. Ist ja alles sehr teuer geworden, ne? Aber am schlimmsten sind die Heinis von der Telekomik. Seid ihr alle bei der Telekomik verhaftet, vertragsmäßig? Oh, weia, Freunde. Telekomik. Hier dieses, wie heißt das mit dem Handy, dieses SMS, Textvernachrichtigung. Ich habe das ja früher nie kapiert. Mein Sohn stand immer nur in der Küche mit seinem Muskulaturhemd, eine Hose an, wo ich mich frage, wie viel Mann sollen da noch mit rein, und nur mit seinem Handy. Ich habe am Anfang immer nur das Geräusch gehört. Auf dem Dachboden Rattengift gestreut. Ja, weiß ja nicht, woher er kommt. Früher waren die Handys so groß wie ein 5-Mann-Zelt. Heute musst du ja aufpassen, dass du sie aus Versehen nicht einatmest. Ne? Ja, in so einem kleinen Handy, alles drin. Adressbuch, Uhr, Alarmsystem, Foto, komplette Fototechnologie. Ganz Foto, Wahnsinn. Wenn die Antenne 10 cm länger wäre, könntest du eine Darmspiegelung mitmachen. Das wäre was für die Jungs am Zoll in Amerika. Oder? Ist alles sehr teuer geworden. Jetzt mal ernsthaft, hier die Älteren unter euch. Ne? Wenn wir früher zu Hause eine Telefonrechnung von über 20 Mark hatten, wurde sie für 3 Wochen im Heizungskeller eingesperrt. Und heute, jedes Mal, wenn ich die Festnetzrechnung kriege, habe ich für 3-4 Minuten Herzstillstand. Weil ich denke, so, diesmal ist das Haus weg. Rein kostenmäßig, ne? Und du erkennst ja nichts. Du kriegst ja diesen Block zugeschickt, diese Rechnung. 3 Seiten mehr und du könntest es binden lassen. Und du erkennst nichts. Letzten Monat, das Ding kommt an, haben sie mit 4 Leuten in den Flur getragen. ich wieder Herzstillstand. Haben mich dann noch mal zurückgeholt. Mit so einem Defibrillator, ne? So einem offenen Stromkabel. Bzz, bzz, Paul! Bzz, komm zurück! Bzz, einer muss das Ding bezahlen! Ah. Naja, ich dann bei der Telekomik angerufen. Wie gesagt, die hatten ja mittlerweile Warteschleifen, da kannst du ja bequem am Auto die Zylinderkopfdichtung wechseln. Bist du dann... Ich hatte dann irgendwann so ein Heini dran, ich dem die Kundennummer gegeben, sagte, ne, Herr Panzer, das ist nicht die Kundennummer, das ist der Betrag. Kennt ihr Au-pair? Ja, ne? Da setzt ein Kind in den Bus, nimmst ein anderes raus. Guck's mal, dass das läuft. So. Jetzt kommt meine Tochter Sosaska eines Tages, meint, Papa, wir haben Au-pair, ich hätte gern so einen Franzos. Ich sag, ich glaube, du tickst nicht mehr sauber, ja? Das dauert keine 3 Wochen, da haben wir keine Frösche mehr im Teich. Jetzt haben wir so lange rumverdebattiert, bis nichts mehr frei war, außer so ein Junge aus Arabien, so ein Arabiata. Das war ein Fiasko, Freunde. Ich weiß noch genau, wie er als er ankommen tat. Ich war gerade im Heizungskeller, dem sein Bett am Vorbereiten und den Arbeitsplan für die Woche am Erstellen. Da stand er in der Eingangstür. Komplett in weiße Frottiertücher eingewickelt, eine goldene Ado-Gardinschnur um die Rübe, eine schwarze Sonnenbrille, dass ich denke, Junge, wir haben nichts zu schweißen. Was? In der linken Hand ein Schlangenlederköfferkes mit einer Goldverschnallung und auf dem rechten Arm, einen riesen Greifvogel mit so einer Motorradlederkappe auf der Rübe. In dem Moment war für mich klar, die haben uns einen aus der Klapse geschickt. Was machst du, ne? Den Vogel kannst du noch einfrieren, aber wohin mit den Arabiata? Und er die ganze Zeit an Grinsen wie so ein Schakal. Und da hatte ich ihn ja gefressen, ne? Ich habe gedacht, wart ab, Freundchen, das Beste gegen so eine blöde Fichage ist immer noch Arbeit. Ja, und dann, 3 Tage später, war es soweit. Hilde und die Kinder waren beim Bewährungshelfer und ich war mit den Arabiata allein. Und er wieder am Grinsen wie so ein Hühnerdieb. Ich sag, komm mal mit in den Keller. Da hinten hat es gestanden, das große, schwere Klavier von meiner Schwiegermutter. Ich nix kann spielen. Ich sag, brauchst du auch nicht, du Affe, das Ding muss auf den Dachboden. Im 3. Stock war das Grinsen verschwunden, ne? Dass der Arabiata sie nicht alle auf der Kiste hat, habe ich ja direkt vermutet. Dass der aber oben hinter seiner Stirnplatte so eine Unwucht am Laufen hat. Tat sich dann ein paar Tage später rauskristallisieren. Mein Sohn war zu der Zeit aktiv bei dieser Umwelt-langhaarigen Truppe. Grimpisch. Kam er an, meinte, Papa, ich würde gern gegen die hohen Spritpreise demonstrieren. Ich sag, alles klar, nimmst einen Arab mit, der kennt sich da aus. Ich in der Garage, alte rostige Kette geholt, dickes Vorhängeschloss. Ich sag, ihr geht zur nächsten Tankstelle und kettet euch an eine Zapfsäule. Jetzt höre ich 6 Wochen nichts von denen. Auf einmal steht der Arabiata im Vorgarten. Nase gebrochen, Füße gebrochen, Ellbogen gebrochen, Knie ganz weg. Da hat der Idiot sich zwar angekettet, aber nicht an eine Zapfsäule, sondern an einen Tankwagen. Mit skandinavischem Kennzeichen. Und ihr kennt die Jungs, die fahren durch, ne? Scheiß auf Dach und Scheibe. Ja, wir sind dann im Krankenhaus und danach sah er aus, wie als er gekommen war, komplett in weiße Frottiertücher eingewickelt. Er wollte nach Hause, er hatte genug von diesen Austauschgelenken. Ne? Ich habe in den Flieger gesetzt, Fensterplatz, habe noch gewunken. Aber er hat sich weggedreht. Soweit das Korsett dazu ließ. Ne? Also. Ja, 3 Wochen später haben sie die Spritpreise erhöht. Ich meine, Freunde, ist ja alles teurer geworden. Seitdem die sich mit den Euro verrechnet haben, ist alles teurer geworden. Der Euro ist sowas wie unsere Apokalypse. Kennt ihr die Apokalypsen? Ja? Hier aus diesem Heft, Bibel, kennt ihr Apokalypsen? Oder die Filme an Ostern? Spatzakus und wie die alle heißen. Die Apokalypsen, Freunde, waren die Zeiten in der Bibel, wo es nicht so gut laufen tat. Einmal waren alle Türen mit Graffiti vollgespült. Wieder ein andermal tat es Krötenhageln. Dann gab es Heuschreckenhochwasser. Plötzlich taten sich alle Flüsse rot färben. Gut, das ist kein Kunst, das macht Bayer Leverkusen seit Jahren. Aber von Prinzip her. Und so ist der Euro unsere Apokalypse. Am schlimmsten haben die Gastronomen übertrieben bei der Umrechnung, ne? Hier, Stefan, wo waren wir gewesen? In Braunschweig. Braunschweig, was haben wir bezahlt für die Currywurst? 3,60 Euro. 3,60 Euro für eine Currywurst, amigos. Ja, da fällt euch nichts mehr ein, wa? Ich nur das Geld auf die Theke geknallt und meine Visitenkarte? Verkäufer fragt noch so blöd, was soll ich denn damit? Ich sag, da schickst du den Rest von meinem Schwein hin, das ich gerade gekauft habe. Na, na, na. Kennt ihr Talkshows? Talkshows! Freunde, was läuft denn da ab? Ich habe ja gar nicht gewusst, dass sowas erlaubt ist bei uns. Talkshows. Ich komme eines Tages früher nach Hause vom Taubenfüttern. Mach den Fernseher an und schalte in so eine Talkshow. Ferrer macht Mittag. Hör mal. Völlig unvorbereitet. Die haben ja da diese Wesen, diese Gäste, wo du direkt siehst, ups, da hat aber jemand die Käfigtür offen gelassen. Und ich schalte da rein, völlig unvermittelt. Die kommen ja dann rein durch diese Klapptür. Habt ihr noch nie eine Klapptür gehört oder was? Und stellen sich in 2, 3 Sätzen mit ihren Problemen vor. Das haben die mit denen ein halbes Jahr geübt. Und ich schalte da rein. Wo so ein Typ steht, nur noch einen Frontzahn. Eine Frisur, wo ich denke, ja, das ist Vogelgrippe. Und er steht da. Ey, was denn, du arschliche Sau, du hast fuck you! Ey. Und dabei hat er nur seine Mutter gegrüßt. Und 10 Sekunden später kommt die Freundin von denen rein. Und dagegen war der Typ Nobelpreisträger. Ich meine, wir müssen sehr froh sein, dass die da sammeln. Na, dass du hier nicht durch Köln gehst. Also, wo holen die eigentlich her? Düsseldorf. Ah. Ich habe ja eine Theorie, wo die herholen. Die haben ja vor Jahren diese Tierversuche abgeschafft. Die haben doch weitergemacht. Die haben doch heimlich weitergemacht. Und dann freitags nachmittags, wenn die Labore schließen, stehen die Talkmaster am Hintereingang und kaufen sich den Restebeutel. Ne? Ja, ist ja so. Passt mir mit den Medien auf. Passt mir sehr mit den Medien auf. Philipp, wie alt bist du? 10, immer noch. Ja, kannst ja bald Auto fahren. Guck mal, was ihr heute alles habt. SpongeBob. Spielstationen. 2. Fernseher so flach wie eine Fototapete. Haben wir alles nicht gehabt. Wir hatten früher zu Hause einen einzigen Fernseher, Freunde. 33 war nicht die Programmanzahl, das war die Bildschirmdiagonale. 2 Programme, an und aus. Mutter war die Fernbedienung. Und dann ging es los, der große Samstagabend-Heimatfilm-Horror. Mit Hansi Graus, Heinz Erhardt, Theo Lingen. Wie hieß der eine, der sich mit der Schwerkraft angelegt hat? Rex Gildo. Ja. Ja, Freunde. Das musste ich mir angucken. Da konnte ich nicht sagen, ey, Alter, fuck you, ich gehe zu Philipp. Ich hatte eine rote Knöllchenstrumpfhose an. Ohne Eingriff. Das war so schlimm, die Filme, das war so schlimm. Aber meine Eltern haben es geglaubt, für die war das die Wahrheit. Alles, was in der Flimmerkiste lief, war die Wahrheit. Ne? Da fuhr der Heinz Erhardt mit dem Motorroller durch das Gebirge. Immer gleiche Motorengeräusch. Ob bergauf oder beim Tanken, egal. Wo du dich fragst, wer gibt denn gerade Gas? Ja, muss wohl ein Gashänger sein, ne? Überall in den Steilhängen hingen hübsche Frauen rum. Die waren Holz am Hacken und am Lachen wie die bekifften Pinguine. Du konntest genau sehen, wie hinten ein Film abläuft. Ich sag zu meinem Vater, siehst du das nicht? Ja, da ist es windig. Kennt ihr den Hansi Graus? Ja, ne, der spielt doch heute noch teilweise mit. Das war damals ein sehr gut aussehender junger Mann. So wie heute dieser Georg Kloni, ne? So ein richtiger, so ein Womanitzer, wo du als Frau denkst, lecker. Aber die Storys, die waren sowas von, gib mir Zyankali, also. Der kam dann oft als industriellen Sohn oder Multimillionär in eine Stadt gefahren, mit dem Bus. Pff, dann stieg der aus. Dann lungerten dann zufällig am Brunnen die 500 hübschesten Weiber von Westeuropa rum und waren sich die Füße am Waschen im Winter. Und nicht, dass der hingeht und sagt, hallo, ich finde dich gut. Sollen wir vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen hier bei Starbucks oder irgendwo? Nee. Der stieg aus dem Bus, geht zu der fremden Frauengruppe und fängt an zu singen. Und? Ja. Bist froh, dass du keine Waffe hast, ne? Und die 500 Weiber waren in den verknallt. Das ist doch unnormal. Mein Freund, mach du das hier in Köln. Steig aus dem Bus am Altermarkt, geh zu einer fremden Frauengruppe und fang an zu singen, Freundchen. Das dauert keine 10 Minuten, da hat die GSG 9 das Gelände umstellt. Passt mir mit den Medien auf. Aber ihr habt das heute schon sehr gut eingestielt. So ein bisschen Kultur hin und wieder ist wirklich gut. Hildegard von einem Jahr meint, Paul, wir gehen zu einer Ausstellung Körperwelten. Kennt ihr Körperwelten? Körperwelten ist die Ausstellung von einem Arzt, der hat Verstorbenen die Haut abgeknibbelt, die in Plastik gebadet und in so ganz natürlichen Situationen dargestellt. Ne? So. Schon am Eingang steht ein Typ, Haut abgezogen und wie so eine Chibo-Decke überm Arm hängen. In dem Moment war für mich klar, hier war entweder ein Verrückter am Werk oder ein Holländer. Wir kommen also um die erste Biegung in diesen Ausstellungszelt. Steht ein Riesenpferd in so einer natürlichen Galoppsituation. Fell abgezogen. Du konntest also die Muskulatur sehen und die Knieverschreibung. Alles von den Vieh genau sehen. Bolle direkt. Oh, Foto machen, Foto machen. Kam aber gleich einer von der Aufsicht angerannt. Nee, das geht auf keinen Fall. Ich sag, stellen Sie sich nicht so an. Bolle, komm da wieder runter. Und so war die ganze Ausstellung aufgebaut. Dann hatten sie noch so einen Schachspieler, der guckte auf ein Schachbrett, auch die Haut weg, wo du denkst, Junge, du bist dran. Wie lange willst du denn noch warten? Ne? Also, das wäre nichts für euch gewesen. Ehrlich nicht. Hilde meint auch, Paul, lass uns gehen, das riecht ja hier so komisch. Ich sage, was hast du erwartet? Zieh du meiner Leberwurst die Pelle ab und reiß damit ein Jahr um die Welt. So was riecht. Also wir sind dann sehr schnell da durchgerannt. Am Ausgang ein großer Korb mit einer Kätzchenfamilie. Kätzchenmama, nichts dünsten. Kätzchenmama, Kätzchenpapa, sechs kleine Kätzchen. Und die ganzen Felsen abgezogen und neben den Korb gelegt. Jetzt komme ich noch von der falschen Seite, denke, och, Pantoffeln für den Rundgang. Also das hat uns den Rest gegeben. Wir sind dann sehr schnell ganz raus. Es war dann wohl zufälligerweise am Ausgang dieser holländische Arzt anwesend. Van Hagen. Unheimlich, ganz in schwarz gekleidet, schwarze Hose, schwarzes Hemd, schwarzer Hut, tief in die Augen gezogen, Freunde. Unheimlich, wirklich. Also normalerweise hätte ich direkt eine Gänsehaut gekriegt, aber ich denke, lass mal. Nicht, dass er sowas noch nicht hat. Ich habe ihm dann wohl gesagt, dass ich das sehr bedenklich fände, was er da macht und ob er denn da keine Schwierigkeiten hätte moralisch. Nee, er als Holländer hätte kein Problem damit, Leuten das Fell über die Ohren zu ziehen. Ich sage, das ist ja sehr schön. Dann können Sie als Holländer sich schon mal dran gewöhnen, was Ihnen 2010 bei der WM blüht. Ne? Richtig. Freunde, guckt ihr 2010 auch alle Fußball-Weltmeisterschaft vom Fernsehen? Ja? Die Nationalelf auch. Es ist leider so, ich kann dann nicht zu Deutschland halten. Na, ich bin Pakistan-Fan. Ich halte also zu Pakistan. Das ist so ein kleiner Verein, aber die können kämpfen und Einsatz zeigen. Die haben auch nicht das Geld wie die großen Vereine, die brauchen nur ein bisschen Glück. Glück brauchen wir alle im Leben. Ich habe mir für Pakistan eine Glücksaktion ausgedacht. Ich möchte den Pakistanesen zur WM 2010 typisch deutsche Glücksbringer schicken. Und was sind typisch deutsche Glücksbringer? Dachziegel. Ich kenne einen Dachdecker. Benita. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, mach los, ich hab Feierabend. Was, worum geht es? Wir hatten doch schon mal telefoniert. Ja, ich telefoniere jeden Tag mit 20 Leuten. Wann haben wir telefoniert? Ist schon eine Weile her. Ich rufe an wegen Pakistan. Was? Wegen was? Wegen Pakistan. Machen wir den Wasserkocher aus. Wegen Hassismann. Wegen Pakistan, die Ortschaft. Pakistan. Richtig. So, und 2010 ist ja wieder Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, was hab ich denn damit zu tun? Ja, Sie sind doch Dachdecker. Ja, ich bin Dachdecker. Ja, da haben wir doch. Ja, was haben wir? Pakistan hat ja eine Flagge. Oh, feier. Und das ist weiße Sternlein und weißer Mond auf grüner Untergrundierung. Ja, und. Und ich habe mir überlegt, den Pakistanesen zur WM Glücksspringer zu schicken. Ja, weiter. Und ich habe da an handbemalte Dachziegel gedacht. Hör mal, hast du auch so ein Döschen? Da schiebst du so oben rechts und links, da öffnet sich das, da sind Tabletten drin. Hast du sowas? Hören Sie mal, Herr Baba. Was hat das denn jetzt mit meiner Anfrage gegen... Also, ich verstehe überhaupt nicht... Ja, dann machst du das auf und dann steht da Montag, Dienstag, guckst du nach, was heute da ist, dann schützt du das in deine Fresse, einen schönen Eimer Liter Wasser hinterher und dann kommt Pakistan von ganz allein. Du mich auch. Meine Oma hat immer gesagt, Junge, immer nachfragen, immer nachfragen. Straße bringen, weil es ist das andere Ding. Hast du heute Morgen alles auf den Plan draufgeschrieben? Veneta. Wir sind gerade unterbrochen worden. Boah. Und es geht sich noch immer um die Pakastizia. Was soll ich jetzt machen? Nein, aber... Wie nein? Ich sag, was soll ich machen? Sagst du nein? Ich bin Pakistan-Fan und ich will meinen Sportfreunden zur WM 2010 handbemalte Glücksdachziegel schicken. Ja, und ich, Dachdeckermeister, hab damit zu tun, was? Fragezeichen, Punkt. Ja, Sie stiften die Dachziegel. Weiter, wer soll das bezahlen? Nein, Sie stiften die Dachziegel. Wie stiften? Stiften. Schiffen oder was? Mann, Sie sollen die Dachziegel für Pakistan stiften. Ah, nimm mal den Blumenkohl aus dem Mund. Wir brauchen 5000 Dachziegel, handbemalt, weiße Sternlein, weißer Mond auf grüner Untergrundierung. Hör mal, hast du die Augen offen? Warum? Ja, ist da vielleicht so ein Balken davor, was du sehen kannst? Was meinen Sie? Wovon sprichst du? Was soll ich hier anmalen? Ja, die Dachziegel. Weiße Sternlein, weißer Mond für Pakastrinsien. Hab ich schon nichts mit zu tun. Ja, doch. So. Und ich soll das stiften. Ja, wolltest du sagen, stiften? Nein. Sag doch nicht immer nein. Was willst du von mir? Sag, ja, das will ich. Passen Sie auf. Ja, ich bin da. Nein. Wenn du jetzt noch einmal Nein sagst. Wir brauchen 5000 Dachziegel, handbemalt, weiche Sternlein, weißer Mond auf grüner Untergrundierung für Pakastonsien. Ja, das geht. Ja. 5000 Dachziegel kosten 12.000 Euro. Wenn ich die umlackiere, kostet das 36.000 Euro. Und wenn man das da irgendwo nach Curryland schickt, kostet das insgesamt 60.000 Euro. Hast du das auf der Bank oder hast du das nur in deinem Kopf? Nein. Denn ich, ja, dachte ich mir. Sag nochmal Nein. Bitte? Sag nochmal nein. Nein, ich... Ja, sag nochmal nein. Nein. Und jetzt sag ich dir, was ich zu deiner Geschichte sag. Nein. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, Guaranagam, Vitamin C, Top F1 und Kaugummi. Bitte? Ja, da tust du schön heiß Wasser drüber, rührst du dann und dann trinkst du das. Ja, aber was hat er denn jetzt mit meiner... Nee, und dann wachst du einen Moment ab und wenn dann unten in dem Höschen klingelt, dann bist du im Curryland. Hast du kapiert? Herr Benita. Packen Sie mir die Dachziegel denn wenigstens auch ordnungsgemäß ein. Ich pack sie ein mit dem Kaspar Melchior Balthasar. Arschloch. Vielen Dank, Colonia! Oh, vielen, vielen Dank. Ihr wart ein großartiges Publikum. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Kommt gut nach Hause. Ich liebe euch. Vielen Dank. Macht's gut, Freunde. Tschüss. Es ist so, ich habe Probleme. Ich habe euch doch vom Internet erzählt. Und mein Sohn Bolle hat mir jetzt gezeigt, wie man mit diesen Internets auf Konten zugreift, wo noch was drauf ist. Und jetzt habe ich die Kripo in der Bude, weil jetzt auf einmal kommen sie damit, von wegen, das darf sie nicht, ne? Dabei ist das ja nicht meine Schuld, weil ich habe diese Computerhardware ja damals geliefert gekriegt von einer Computerfirma, die heißt CC Componet. Und die haben ja eine Mitschuld. Und das müssen wir jetzt leider noch aufklären. Und danach, Freunde, bin ich so weit von weg, ja? Nein, ganz im Ernst. Ich bin danach immer noch draußen ein bisschen und lunger darum und wer zum Beispiel ein Foto machen möchte, ist ja ein schönes Gebäude. Willkommen bei CC Componet. Hallo. Sie werden verbunden. Ach so, ja, dann mach. CC Componet, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Tag, Herr Panzer. Die haben mich jetzt gekriegt. Wovon sprechen Sie? Ich habe vor einiger Zeit bei Ihnen ein Computernetzwerk gekauft. Mhm. Ich bin vom Beruf Hacker. Sie sind Hacker. Ich bin Hacker. Ja. Und wir hatten uns jetzt bei der Deutschen Bank eingeloggt. Wer wir? Ja, hier Philipp und ich. Aha. Und jetzt haben wir die Kripo im Haus. Jetzt wollte ich fragen, ob wir da eventuell was tricksen können. Ich bin jetzt etwas irritiert. Also Sie sagen, Sie sind Hacker. Ich bin Hacker. Und haben jetzt bei Ihnen die Kripo im Haus. Genau. Die tragen gerade alle Festplatten raus. Das könnte so ein bisschen Ärger geben, nur weil wir da Geld vertransferiert haben. Die Frage ist jetzt, was tun? Sie rufen mich jetzt an und sagen, dass Sie die Kripo im Haus haben, just in diesem Moment, und rufen mich dann an. Und was soll ich jetzt für Sie tun? Ja, ich brauche im Prinzip einen Zeugen. Ich weiß jetzt nicht, was unsere Firma mit ihren kriminellen Machenschaften zu tun hat. Ja, aber Sie haben mir den Schrott doch damals geliefert. Es werden ja auch Autounfälle gemacht mit Autos, da rufen Sie ja auch nicht irgendwie eine Autofirma an, wenn Sie da, weiß ich was, falsch auf der Autobahn fahren. Doch. Vor allen Dingen haben Sie persönlich mir damals grünes Licht gegeben. Ich persönlich bin ja sowieso noch gar nicht so lange bei der Firma, also ich bin jetzt nicht Jahre dabei. Ich bin jetzt, also... Pass mal auf hier. Wir haben hier die Krippe im Haus, die winken schon mit Handschellen. Einer von uns muss dran glauben und ich bin raus. Also Frage ist, wer bleibt da noch? Wenn Sie mit Ihren Hackerfreunden in der Deutschen Bank Geldflüsse transferieren, dann habe ich doch damit gar nichts zu tun. Erstmal nicht. Und danach auch nicht. Ja, aber ich muss denen ja irgendwas sagen. Ich muss denen ja Komplizen aufzeigen. Ja, dann zeigen Sie denen Ihre Komplizen auf. Ja, Sie sind doch Komplizen im weiteren Sinne. Wieso bin ich Komplizen oder sind wir Komplizen? Weil Sie den Schrott geliefert haben. Aber ich habe die doch nicht, oder wir haben die doch nicht geliefert, damit Sie damit, Ich kann mich wirklich nicht, also, was, Pass Sie auf, sollen wir zwei denn da was tricksen? Ich bin sprachlos, also ich kann jetzt gar nichts so sagen. Dann geben Sie mir doch mal Ihre Bankverbindung. Nein. Warum? Wollen Sie mir Geld transferieren? Richtig. Genau so sieht es aus. Wir haben hier noch einen versteckten Computer stehen. Ach so. Und solange ich da noch reinkomme, würde ich Ihnen ein hübsches Hümmchen überweisen. Sagen wir mal 30, 40 Milliarden Euro. Genau, ja, das ist gut. Dann sind Sie aber auch meine Zeugin. Ich bin ja nicht Ihr Zeuge, ich bin dann auf den Bermudas. Vielen Dank, Eva. Vielen Dank, Köln. Es war großartig mit euch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und macht es gut. Ich hab euch lieb. Dankeschön.